Traditionelle Betrachtungen des transatlantischen Sklavenhandels stellen Afrika häufig als Land passiver Opfer dar und schreiben damit das Klischee aus der Kolonialzeit fort, wonach der Kontinent isoliert und verarmt ist. Vieles davon hat seine Ursachen in der Tatsache, dass die meisten historischen Berichte, mit deren Hilfe man etwas über diese Zeit in West- und Zentralafrika erfahren will, von Europäern oder arabischen Kaufleuten und Gelehrten verfasst wurden. Und wie man an den jüngsten Kontroversen um die Benin-Bronzen erkennt, wurde gleichzeitig eine vorhandene materielle Kultur, die sowohl die Vielfalt als auch den Reichtum der vorkolonialen afrikanischen Staaten deutlich macht, von europäischen Kolonialherren aus dem Kontinent entfernt. Dennoch zeichnet eine historische Neubewertung in den letzten 30 Jahren eine aktivere Rolle Afrikas in einer zunehmend globalisierten Welt. Wie in Europa und im Mittelmeerraum, so waren die Versklavung von Menschen und der Handel mit ihnen auch in vielen Teilen Afrikas schon zu der Zeit, als die Europäer an seinen Küsten eintrafen, weit verbreitet. Seit dem ersten Jahrtausend nach Christus wurden viele Menschen im Rahmen des Sklavenhandels über die Karawanenrouten durch die Sahara und über das Rote Meer bis zum Indischen Ozean an muslimische Mächte verkauft. Wie wir in Kapitel 10 erfahren haben, setzten die Portugiesen von Anfang an auf den politischen guten Willen der Afrikaner und die traditionellen Netzwerke durch Eheschließung, um sich Zugang zu versklavten Menschen zu verschaffen, die bereits gefangen waren und in der Religion im Rahmen von Kriegen und aufgrund der regionalen Nachfrage nach Arbeitskräften und fürs Prestige gehandelt wurden. Im 15. Jahrhundert nutzten blühende lokale Königreiche wie die von Kongo und Benin die neuen Kontakte mit Europäern aktiv aus oder widersetzten sich ihnen. Sie legten Preise fest, begrenzten die Zahl der Sklaven und erhoben wirtschaftliche und religiöse Forderungen. Europäische Kaufleute und Kapitäne konnten mit dem transatlantischen Sklavenhandel nur dann Erfolge erzielen, wenn sie die mitgebrachten Waren, zum Beispiel Waffen, Kleidung, Pfeifen, auf den Luxusgeschmack ihrer regionalen Partner abstimmten, mit denen sie häufig enge persönliche Beziehungen pflegten. Zur gleichen Zeit bezogen die Afrikaner europäische Neuankömmlinge in ihre eigenen geopolitischen Bestrebungen ein und nutzten sie aus. Dies erkennt man unter anderem daran, dass europäische Kaufleute ihre Häuser an Orten wie Elmina in Ghana und Savi in Benin in der Nachbarschaft der afrikanischen Eliten und Kaufleute bauten. Auch wenn Europäer sich im Landesinneren aktiv an Sklavenjagden beteiligten, waren sie auf Verbündete angewiesen und unter Umständen fielen sie schnell einer Veränderung der politischen Bruchlinien zum Opfer. Sehr deutlich zeigte sich dies, als die Königin Njingambande aus den Ambundu-Königreichen von Ndongo und Matamba im heutigen Angola sich von der portugiesischen Botschafterin in der Region zu einer erbitterten Feindin wandelte, nachdem sie sich mit den Niederländern zusammengetan hatte, um die Unabhängigkeit und Stellung ihres eigenen Reiches zu sichern. Genau wie wir Afrika mit seinen vielfältigen Staaten und politischen Gebilden nicht auf eine passive Modelliermasse reduzieren sollten, die von Europäern geformt wurde, so sollten wir auch nicht vergessen, dass es in Einzelfällen Widerstand gegen den transatlantischen Sklavenhandel gab. Eine wachsende Zahl von Entflohenen, Sklavenmeutereien auf den Atlantikreisen und Aufstände in verschiedenen Teilen Amerikas, insbesondere in Haiti, machen deutlich, dass Afrikaner und ihre Nachkommen zwischen dem 16. und dem 19. Jahrhundert immer wieder heftigen Widerstand gegen die entsetzlichen Bedingungen leisteten.